zum 5. Todestag vom Generalismus Kim Jong-il fand am 17. Dezember im Koreanischen Kulturhaus in Tokio eine zentrale Gedenkveranstaltung der Japan-Koreaner statt. Daran nahmen teil der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Ho Jong-man, die Funktionäre des Generalverbandes, die Landsleute aller Kreise und Schichten, die Studenten der Koreanischen Hochschule und die Delegierten der Schüler der Koreanischen Oberschulen in Japan. Voller Ehrerbietigkeit verharrten alle Teilnehmer in einer Minute des Gedenkens an den Generalismus Kim Jong-il. Nach einer Gedenkrede vom Vorsitzenden Ho Jong-man gab es Reden. Die Redner hoben hervor, das revolutionäre Leben von Kim Jong-il sei das eines großen Politikers gewesen, der mit absoluter Treuergebenheit gegenüber dem Generalismus Kim Il-sung ein neues Zeitalter der koreanischen Revolution, in dem die revolutionäre Sache vom Generalismus allseitig fortgesetzt werde, eingeleitet habe. Kim Jong-il habe sich unvergängliche Verdienste um die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung der Heimat und die Sache für die Souveränität der Menschheit erworben. Am gleichen Tag gab es in den Direktionen des Generalverbandes der Japan-Koreaner Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Ibaraki, Hiroshima, Fukuoka, Hokkaido und so weiter die Gedenkveranstaltungen. Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il fanden im Koreanischen Kulturhaus in Tokio an diesem Tag eine zentrale Fotoausstellung und ein Vortrag des Generalverbandes der Japan-Koreaner statt.